Erster Josua stand früh auf. Er und alle Israeliten gingen von Sittim. Sie kamen zum Jordan. Dort blieben sie eine Nacht. Sie wollten den Fluss überqueren. Zweiter, nach 3 Tagen gingen die Beamten durch das Lager. Dritter, sie sagten zum Volk, seht ihr die Lade Jahwes? Die Priester tragen sie. Dann sollt ihr aufstehen und der Lade folgen. Vierter, haltet Abstand zur Lade. Lasst etwa 2000 Ellen Platz. Kommt nicht zu nah. So wisst ihr den Weg. Ihr seid diesen Weg noch nie gegangen. Fünfter, Josua sagte zum Volk, macht euch bereit und seid rein. Morgen wird Jahwe Wunder tun. Sechster, Josua sagte zu den Priestern, nehmt die Lade. Geht vor dem Volk über den Fluss. Die Priester nahmen die Lade und gingen vor dem Volk. Siebter, Jahwe sprach zu Josua, heute mache ich dich groß. Ganz Israel wird es sehen. Sie werden wissen, ich bin mit dir, wie ich mit Mose war. Achter, gib den Priestern, die die Lade tragen, einen Befehl. Wenn sie zum Jordan kommen, sollen sie stehen bleiben. Neunter, Josua sprach zu den Israeliten, kommt herbei und hört die Worte Jahwes, eures Gottes. Zehnter, Josua sprach, ihr werdet erkennen, dass Gott lebt. Er ist bei euch. Er wird die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Pheresiter, Girgasiter, Amoriter und Jebusiter vertreiben. Elfter, die Lade des Herrn der ganzen Erde wird vor euch in den Jordan gehen. Zwölfter, wählt 12 Männer aus den Stämmen Israels. Jeder Stamm soll einen Mann wählen. Dreizehnter, die Priester tragen die Lade Jahwes. Er ist der Herr der ganzen Erde. Wenn sie mit den Füßen im Jordan stehen, hört das Wasser auf. Das Wasser von oben wird stehen wie eine Wand. Vierzehnter, das Volk verließ seine Zelte. Sie wollten den Jordan überqueren. Die Priester trugen die Lade und gingen vor dem Volk her. Fünfzehnter, die Priester mit der Lade kamen zum Jordan. Sie tauchten ihre Füße ins Wasser. Der Jordan war in der Erntezeit voll Wasser und trat über die Ufer. Sechzehnter, das Wasser von oben stoppte. Es stand wie eine Wand. Das war weit weg bei Adam, nahe Zartan. Das Wasser zum Salzmeer floss ab. Das Volk ging hinüber, gegenüber von Jericho. Siebzehnter, die Priester trugen die Lade Jahwes. Sie standen mitten im Jordan auf trockenem Grund. Alle Israeliten gingen auf trockenem Grund hindurch. Sie gingen, bis das ganze Volk den Jordan überquert hatte.